Kundgabe 5109. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.04.1951. Liebe, Weisheit, Allmacht, Kennzeichen für Offenbarungen. Ihr sollt meine Liebe spüren. Ihr sollt meine Weisheit erkennen und von meiner Macht und Kraft Zeugnis erfahren, auf dass ihr glaubet, dass sich die ewige Gottheit selbst euch offenbart durch den Geist. Nichts ist bedeutungslos, was ihr erlebet, was um euch geschieht und was in euch vorgeht. Und seid ihr erst in die Geheimnisse meines Schöpfungs- und Heilsplanes eingeweiht, dann ist es euch auch ein leichtes, in allem Geschehen meine Hand, meine sichtliche Führung zu erkennen. Denn dann wisset ihr auch, dass meine Liebe nichts unversucht lässt, eure Herzen mir zuzuwenden und dass alles, auch das schwerste Leid, nur eine Äußerung meiner Liebe ist, die euch gewinnen will für ewig. Blicket ihr dereinst auf euer Erdenleben zurück, dann wird euch auch meine Weisheit offensichtlich sein. Denn ihr erkennet dann den Zusammenhang jeglichen Geschehens mit dem Reifeprozess eurer Seele. Und nichts mehr wird euch willkürlich erscheinen, sondern alles als zweckmäßig und heilbringend von euch erkannt werden, was euer Ausreifen zuwege brachte. Es wird euch aber auch meine Kraft und Macht offenbar werden, so ihr nur achtet eures Lebenslaufes, der oft für euch unerträglich schien und immer wieder erträglich wurde durch Zustände, die ihr Menschen auf Erden als Zufall oder eigenen Willen ansehet, doch von meinem Willen gelenkt wurden, um euch zur Höhe zu verhelfen. Alle Menschen könnten meiner Liebe, Weisheit und Allmachtswirken an sich selbst erfahren und es bezeugen, so sie nur achtsam wären im Glauben daran, dass ich alles lenke nach meinem Willen und dass nichts geschehen kann ohne meinen Willen oder meine Zulassung. Dass dabei stets meine Liebe und Weisheit bestimmend ist, muss so lange nur geglaubt werden, bis sich der Mensch selbst freiwillig und bewusst unter meine Führung stellt. Dann wird er den Beweis bekommen, dass alles Fügung und nichts Zufall ist. Und diesen Beweis findet er in sich selbst. Denn ein Mensch, der sich mir bewusst unterstellt, sieht und hört, was der andere nicht vernimmt. Und darum kann er nun auch überzeugt von meiner Liebe und Weisheit und Allmacht reden. Er kann es, weil er dafür Beweise hat, weil sein eigenes Lebensschicksal ihn immer wieder mich in meiner Wesenheit erkennen ließ und er darum sich mir bedingungslos hingibt, weil er mich liebt. Und seine Hingabe an mich lohne ich mit meiner Liebekraft, die ihn nun durchströmt. Ich wirke in ihm durch den Geist. Ich offenbare mich jedem, der mich als überaus vollkommenes Wesen erkannt hat, der an meine Liebe, Weisheit und Allmacht glaubt und daher auch nicht mehr daran zweifelt, dass sich die ewige Gottheit ihren Geschöpfen offenbart. Es ist jede Offenbarung meiner selbst auch ein Zeugnis meiner Liebe, Weisheit und Allmacht, denn mein Walten und Wirken wird dadurch kundgetan, dass immer Liebe, Weisheit und Allmacht erkenntlich werden lässet. Wenn ich mich den Menschen offenbare, dann gebe ich ihnen offen Aufklärung über mein Walten und Wirken sowie über die Ursache, den Anlass und das Endziel jeglichen Schöpfungswerkes. Und meine Liebe, Weisheit und Allmacht wird dadurch so offensichtlich, dass es keine Zweifel mehr geben kann, dass der Glaube nun nicht nur Glaube, sondern Überzeugung geworden ist. Dass der Mensch nun zum Erkennen meiner selbst gekommen ist, so wie er selbst es zulässt, dass ich mich ihm offenbare. Amen.